Das war so gestern Abend so um 7:45. Wir hatten mit der Arbeit gerade eben Schluss gemacht. Da fragt mich doch mein Kumpel aus dem Personalbüro: Gehen wir etwa noch ein Käffchen trinken oder so? Ich bin Gesellschaftsmensch, drum sage ich nicht nein. Und üppig und spendabel lade ich ihn einfach an. Aus einer Tasse Kaffee wurden 36 Bier. Komm, gehen wir in ne Kneipe, ist doch ein bisschen steif. So gingen wir denn weiter in ein richtiges Lokal. Noch war alles Klärchen und mein Pegel ganz normal. Ich schaue in die Runde, Mensch, hier ist ja was los. Bestell mir ein Bier, ach was, gleich einen ganzen Stoß. Da kommt ne kleine Supersüße mit nem knackigen Po. Geb ihr ne Runde aus, denn ich bin nun mal nicht so. Die sind ja alle fröhlich hier und auch so super nett. Heute wird gefeiert, heute geh ich nicht ins Bett. Inzwischen 4 Uhr morgens auf meiner dicken Uhr. Es leert sich langsam hier, oh Mann, was mach ich nur? Jetzt einfach so bloß heimwärts trotten wäre nicht sehr fein. Außerdem bin ich bei mir zu Hause ganz allein. Mein Kumpel ist längst mit der kleinen Süßen dran. Macht nichts, ich mach mich an die Freundin ran. Die ist zwar nicht so knackig, doch das nehm ich gern in Kauf. Denn mit 3,5 Promille fällt das gar nicht weiter auf. Sie nimmt mich mit nach Hause, sie ist ein heißer Fang. Denn schon auf dem Heimweg fängt sie wild zu fummeln an. Bei ihr dann zu Ekstase, ich komm mehrmals hinterdran. Und ruhig und erschöpft schlafen wir dann danach ein. Später dann am Morgen will ich mich einfach verdrücken. Doch sie findet das gar nicht fein, so ganz hinter ihrem Rücken. Sie sagt, für eine Nacht macht sie die Beine doch nicht breit. Und sie ruft ihren großen Bruder, der dem Nachdruck verleiht.